An demselben Tage erteilte Mose dem Volke folgenden Befehl: Wenn ihr über den Jordan gezogen seid, so sollen die einen sich auf dem Berge Gerizim aufstellen, um das Volk zu segnen, nämlich Simeon, Levi, Juda, Isachar, Josef und Benjamin. Die anderen aber sollen sich, um den Fluch auszusprechen, auf dem Berge Ebal aufstellen, nämlich Ruben, Gad und Asser und Sebulon, Dan und Naphtali. Dann sollen die Leviten anheben und mit hocherhobener Stimme zu allen Männern Israels sagen: Verflucht sei, wer ein geschnitztes oder gegossenes Bild, einen Greuel für den Herrn, ein Machwerk von Künstlerhand anfertigt und es heimlich aufstellt. Und das ganze Volk soll antworten: So sei es. Verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter missachtet. Und das ganze Volk soll sagen: So sei es. Verflucht sei, wer die Grenze seines Nächsten verrückt. Und das ganze Volk soll sagen: So sei es. Verflucht sei, wer einen Blinden auf dem Wege irreführt. Und das ganze Volk soll sagen: So sei es. Verflucht sei, wer das Recht von Fremdlingen, von Waisen und Witwen beugt. Und das ganze Volk soll sagen: So sei es. Verflucht sei, wer sich mit dem Weibe seines Vaters vergeht, denn er hat die Bettdecke seines Vaters aufgedeckt. Und das ganze Volk soll sagen: So sei es. Verflucht sei, wer irgendein Tier zur Unzucht missbraucht. Und das ganze Volk soll sagen: So sei es. Verflucht sei, wer sich mit seiner Schwester, der Tochter seines Vaters oder der Tochter seiner Mutter vergeht. Und das ganze Volk soll sagen: So sei es. Verflucht sei, wer sich mit seiner Schwägerin vergeht. Und das ganze Volk soll sagen: So sei es. Verflucht sei, wer seinen Nächsten heimlich erschlägt. Und das ganze Volk soll sagen: So sei es. Verflucht sei, wer sich durch Bestechung dazu bringen lässt, jemanden zu erschlagen, unschuldiges Blut zu vergießen. Und das ganze Volk soll sagen: So sei es. Verflucht sei, wer nicht die Worte dieses Gesetzes durch ihre Erfüllung aufrecht hält. Und das ganze Volk soll sagen: So sei es. Wenn du dann den Befehlen des Herrn deines Gottes gewissenhaft nachkommst, indem du auf die Beobachtung aller seiner Gebote, die ich dir heute zur Pflicht mache, bedacht bist, so wird der Herr dein Gott dich über alle Völker der Erde erhöhen, und alle die folgenden Segnungen werden dir zuteil werden und bei dir eintreffen, wenn du den Befehlen des Herrn deines Gottes nachkommst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Felde. Gesegnet wird die Frucht deines Mutterleibes sein und die Frucht deines Feldes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und der Nachwuchs deines Kleinviehs. Gesegnet wird dein Fruchtkorb und dein Backtrog sein. Gesegnet wirst du bei deinem Eingang sein und gesegnet bei deinem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, niedergeworfen vor dir erliegen lassen. Auf einem Wege werden sie gegen dich zu Felde ziehen, aber auf sieben Wegen vor dir fliehen. Der Herr wird bei dir den Segen walten lassen in deinen Speichern und bei all deinen Unternehmungen und dich in dem Lande segnen, das der Herr dein Gott dir geben wird. Der Herr wird dich zu einem ihm geheiligten Volke erheben, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn deines Gottes beobachtest und auf seinen Wegen wandelst. Da werden denn alle Völker der Erde sehen, dass du mit Recht das Volk des Herrn genannt wirst, und werden sich vor dir fürchten. Und der Herr wird dich durch die Frucht deines Mutterleibes und durch die Frucht deines Viehs und die Frucht deines Feldes zum Überfluss an Gütern gelangen lassen in dem Lande, das der Herr, wie er deinen Vätern zugeschworen hat, dir geben wird. Der Herr wird seine reiche Schatzkammer den Himmel auftun, um deinem Lande zu rechter Zeit Regen zu spenden und alle Arbeiten deiner Hand zu segnen, so dass du vielen Völkern wirst leihen können, ohne selbst etwas borgen zu müssen. So wird der Herr dich zum Haupte und nicht zu einem dienenden Gliede machen, und es wird mit dir immer nur aufwärts gehen und nicht abwärts, wenn du den Geboten des Herrn deines Gottes, deren genaue Beobachtung ich dir heute zur Pflicht mache, gehorsam bleibst. Und von allem, was ich euch heute gebiete, weder nach rechts noch nach links abweist, indem du anderen Göttern nachgehst, um ihnen zu dienen. Wenn du aber den Weisungen des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, dass du auf die sorgfältige Beobachtung seiner Gebote und Satzungen, die ich dir heute zur Pflicht mache, bedacht sein sollst, so werden alle die folgenden Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht auf dem Felde. Verflucht wird dein Fruchtkorb und dein Backtrog sein. Verflucht wird die Frucht deines Mutterleibes und die Frucht deines Feldes sein, der Wurf deiner Rinder und der Nachwuchs deines Kleinviehs. Verflucht wirst du bei deinem Eingang sein und verflucht bei deinem Ausgang. Der Herr wird den Fluch, die Bestürzung und die Verwünschung gegen dich senden bei allen Geschäften, die du unternimmst, bis du wegen deines frevelhaften Tuns, weil du mich verlassen hast, vertilgt bist und schnellen Untergang gefunden hast. Der Herr wird die Pest an dir haften lassen, bis er dich aus dem Lande ausgerottet hat, in das du jetzt ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Der Herr wird dich mit Schwindsucht und Fieber, mit Entzündung und Hitze, mit Dürre, Kornbrand und Vergilbung des Getreides heimsuchen, und dies alles wird dich verfolgen, bis du zugrunde gegangen bist. Der Himmel über deinem Haupte wird zu Erz werden und die Erde unter deinen Füßen zu Eisen. Der Herr wird den Regen für dein Land zu Müll und Staub machen. Vom Himmel wird er auf dich herabkommen, bis du vertilgt bist. Der Herr wird dich niedergeworfen vor deinen Feinden erliegen lassen. Auf einem Wege wirst du gegen sie ausziehen und auf sieben Wegen vor ihnen fliehen. Und du wirst für alle Reiche der Erde ein Schreckbild sein. Deine Leichname werden allen Vögeln des Himmels und den wilden Tieren zum Fraße dienen, ohne dass jemand sie wegscheucht. Der Herr wird dich mit den Geschwüren Ägyptens und mit Pocken, mit Aussatz und Grind schlagen, dass du nicht wirst geheilt werden können. Der Herr wird dich mit Wahnsinn, mit Blindheit und Zerrüttung des Geistes schlagen, so dass du am Mittag umhertappen wirst, wie der Blinde im Finstern tappt. Und du wirst bei deinen Unternehmungen kein Gelingen haben, sondern allezeit nur vergewaltigt und beraubt sein, ohne dass jemand dir hilft. Mit einem Weibe wirst du dich verloben, aber ein anderer Mann wird sie beschlafen. Ein Haus wirst du bauen, aber nicht darin wohnen. Einen Weinberg wirst du anlegen, aber seine Früchte nicht genießen. Dein Rind wird vor deinen Augen geschlachtet werden, ohne dass du davon zu essen bekommst. Dein Esel wird dir vor den Augen geraubt werden und nicht wieder zu dir zurückkehren. Dein Kleinvieh wird deinen Feinden gegeben werden, ohne dass dir ein Helfer erscheint. Deine Söhne und Töchter fallen einem anderen Volke als Sklaven in die Hände. Deine Augen müssen es ansehen und den ganzen Tag vor Sehnsucht nach ihnen verschmachten. Aber du vermagst nichts dagegen zu tun. Die Früchte deines Feldes und den ganzen Ertrag deiner Arbeit wird ein Volk verzehren, das du bis dahin nicht gekannt hast, und du wirst allezeit nur vergewaltigt und misshandelt sein. Du wirst wahnsinnig werden beim Anblick dessen, was deine Augen zu sehen bekommen. Der Herr wird dich mit bösen Geschwüren an den Knien und Schenkeln schlagen, so dass du nicht wirst geheilt werden können, von der Fußsohle bis zum Scheitel. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einem Volke führen, das dir und deinen Vätern bis dahin unbekannt gewesen ist. Und du wirst dort anderen Göttern, Götzen von Holz und Stein dienen müssen und wirst ein Gegenstand des Entsetzens, des Spottes und Hohnes bei allen Völkern werden, wohin der Herr dich führen wird. Samen wirst du in Menge aufs Feld hinausbringen, aber nur wenig einernten, denn die Heuschrecken werden es abfressen. Weinberge wirst du anpflanzen und bearbeiten, aber Wein weder trinken noch einkellern, denn der Wurm wird ihn abfressen. Ölbäume wirst du überall in deinem Gebiete haben, aber dich nicht mit Öl salben, denn deine Oliven werden abfallen. Söhne und Töchter wirst du zeugen, aber sie werden dir nicht gehören, denn sie werden in die Gefangenschaft wandern. Alle deine Bäume und die Früchte deines Landes wird das Ungeziefer aufzehren. Der Fremdling, der in deiner Mitte lebt, wird immer höher über dich emporsteigen, während du immer tiefer herabsinkst. Er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht zu leihen haben. Er wird zum Haupte, du aber zum dienenden Gliede werden. Alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und dich treffen, bis du vertilgt bist, weil du den Weisungen des Herrn deines Gottes nicht gehorcht hast, um seinen Geboten und Satzungen, die er dir zur Pflicht gemacht hat, nachzukommen. Und sie werden bei dir und deinen Nachkommen zu einem Zeichen und Wunder bis in Ewigkeit werden. Zur Strafe dafür, dass du dem Herrn deinem Gott trotz des Überflusses an allem nicht mit freudigem und bereitwilligen Herzen gedient hast, wirst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen müssen bei Hunger und Durst, bei Mangel an Kleidung und bei völliger Verarmung. Und er wird dir ein eisernes Joch auf den Hals legen, bis er dich vertilgt hat. Der Herr wird gegen dich aus der Ferne vom Ende der Erde her ein Volk heranführen, das wie ein Adler daherfliegt. Ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehst, ein Volk mit wildtrotzigem Angesicht, das keine Rücksicht auf einen Greis nimmt und mit keinem Kinde Erbarmen hat. Es wird den Ertrag deines Viehstandes und den Ertrag deines Feldes verzehren, bis du vertilgt bist. Da es dir vom Getreide, vom Most und Öl, vom Wurfe deiner Rinder und vom Nachwuchs deines Kleinviehs nichts übrig lassen wird, bis es dich zugrunde gerichtet hat. Es wird dich in all deinen Ortschaften belagern, bis deine hohen und starken Mauern, auf die du dein Vertrauen setztest, in deinem ganzen Lande gefallen sind, und wird dich in all deinen Ortschaften belagern, in deinem ganzen Lande, das der Herr dein Gott dir gegeben hat. Dann wirst du in der Angst und Bedrängnis, in die dich dein Feind versetzen wird, deine leiblichen Kinder verzehren, das Fleisch deiner Söhne und Töchter, die der Herr dein Gott dir geschenkt hat. Sogar der an Wohlleben und die größte Üppigkeit gewöhnte Mann bei dir wird dann auf seinen Bruder und auf das Weib an seinem Busen und auf den Rest seiner Kinder, die er noch übrig behalten hat, voll Missgunst blicken, so dass er keinen von ihnen etwas von dem Fleische seiner Kinder abgibt, das er verzehrt, weil ihm sonst gar nichts übrig geblieben ist in der Angst und Bedrängnis, in die dich dein Feind in all deinen Ortschaften versetzen wird. Sogar die an Wohlleben und die größte Üppigkeit gewöhnte Frau bei dir, die vor Verzärtelung und Verweichlichung nie versucht hat, ihre Fußsohle auf die Erde zu setzen, auch deren Auge wird auf den Mann an ihrem Busen und auf ihren Sohn und ihre Tochter voll Missgunst blicken und wird ihnen die Nachgeburt missgönnen, die aus ihrem Schoße hervorgeht, und die Kinder, die sie zur Welt gebracht hat. Denn bei dem Mangel an allem wird sie diese heimlich verzehren in der Angst und Bedrängnis, in die dich dein Feind in deinen Ortschaften versetzen wird. Wenn du nicht auf die Beobachtung aller Bestimmungen dieses Gesetzes, die in diesem Buche aufgezeichnet stehen, bedacht bist, indem du diesen ruhmvollen und furchtbaren Namen, den Herrn deinen Gott, fürchtest, so wird der Herr über dich und deine Nachkommen außergewöhnliche Unglücksschläge verhängen, große und andauernde Unglücksschläge und bösartige und andauernde Krankheiten. Er wird dann wieder alle Seuchen Ägyptens über dich kommen lassen, vor denen du einst Grauen empfunden hast, und sie werden an dir haften bleiben. Auch alle Krankheiten und alle Heimsuchungen, die in diesem Gesetzbuche nicht aufgezeichnet stehen, auch die wird der Herr über dich kommen lassen, bis du vertilgt bist. Und es werden Männer von euch nur in geringer Anzahl übrig bleiben, statt dass ihr vorher den Sternen des Himmels an Menge gleichkamet, weil du den Weisungen des Herrn deines Gottes nicht gefolgt bist. Und wie der Herr vorher seine Freude daran gehabt hatte, euch Gutes zu erweisen und euch zahlreich werden zu lassen, ebenso wird der Herr dann in Bezug auf euch seine Freude daran haben, euch zugrunde zu richten und zu vertilgen, so dass ihr aus dem Lande herausgerissen werdet, in das du jetzt einziehst, um es in Besitz zu nehmen. Der Herr wird dich alsdann unter alle Völker von einem Ende der Erde bis zum anderen zerstreuen, und du wirst dort anderen Göttern dienen müssen, von denen du und deine Väter nichts gewusst habt, Götzen von Holz und Stein. Und du wirst unter jenen Völkern zu keiner Ruhe kommen, und für deine Fußsohle wird es keine Stätte der Rast geben, sondern der Herr wird dir dort ein immer zitterndes Herz und vor Sehnsucht verschmachtende Augen und eine geängstigte Seele geben. Dein Leben wird dir an einem Faden zu hängen scheinen, so dass du bei Tag und bei Nacht in Angst schwebst und dich deines Lebens niemals sicher fühlst. Am Morgen wirst du sagen, ach, wäre es doch erst Abend! Und am Abend wirst du wünschen, ach, wäre es doch schon morgen! Infolge der Angst deines Herzens, die du empfinden wirst, und infolge des Anblicks der Schrecknisse, die dir vor Augen stehen. Und der Herr wird dich auf Schiffen nach Ägypten zurückführen lassen, auf den Weg, von dem ich dir gesagt habe, du sollst ihn nie mehr wiedersehen. Dort werdet ihr euch dann euren Feinden zu Sklaven und Sklavinnen verkaufen wollen, aber es wird sich kein Käufer finden. Dies sind die Worte beim Abschluss des Bundes, den Mose auf Befehl des Herrn mit den Israeliten im Lande der Moabiter geschlossen hat, außer dem Bunde, den er am Horeb mit ihnen geschlossen hatte.